Deutschlandfunk. Das Feature. There is no denying that roads lead to economic growth. I'm deliberately using that. Es gibt keinen Zweifel, dass Straßenbau zu Wirtschaftswachstum führt. Ich verwende bewusst den Begriff Wirtschaftswachstum, denn für mich hat Wirtschaftswachstum nichts mit Entwicklung zu tun. Bei Wirtschaftswachstum geht es nur darum, mehr Geld zu machen. Wer dies bekommt und warum, das ist eine andere Frage. Ravi Chopra leitet das People's Institute of Science in Dehradun, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Uttarakhand. The government's economic policies are focused on economic growth. Even though they use the term economic development, what they are really focused on is economic growth. Die Wirtschaftspolitik der Regierungen jedenfalls zielt einzig auf Wirtschaftswachstum. Auch wenn sie dafür den Begriff wirtschaftliche Entwicklung benutzen. Regierungen sind also sehr darauf bedacht, den Straßenbau in den Bundesstaaten zu forcieren. Zum Zweiten wird der Straßenbau aus militärischen Gründen forciert. Uttarakhand grenzt an China, an Nepal. Weil China seine Straßen bis an die Grenze im Hochgebirge gebaut hat, wollten wir das genauso. Also wir starten in Dehradun morgens um 7 Uhr. Und fahren mit Straßenbauingenieuren in sogenannte Rural Areas. Das dauert etwa 3 Tage, vielleicht auch 4. Und derzeit sind viele Feuer. Der Wald brennt aufgrund der großen Hitze. Und viele Straßen sind im Bau. Wege in die Zivilisation. Unterwegs mit Straßenbauingenieuren im Himalaya. Ein Feature von Christoph Burgner. So, before we start, where do we go and what do we do? We going the National Highway 123 nearby Harkidun area. Wir fahren zunächst auf der Nationalstraße 123 in die Region Harkidun, Mori Block, im Bezirk Uttarkashi, über Sharki, Taluka, Patir Bavak Berit. In der Region gibt es viel Häuser- und Straßenbau. Sie entwickelt sich sehr schnell und dies hat Auswirkungen auf die einheimische Bevölkerung. Überall begegnet man Kinder- und Zwangsarbeit. Wir werden in Dorfschulen übernachten. Derzeit gibt es zusätzliche Gefahr durch zahlreiche Waldbrände. 3 Tage sind wir unterwegs, aber das hängt auch von der aktuellen Situation ab. Let's go. Arvind ist Straßenbauingenieur und arbeitet seit 16 Jahren im Auftrag einer Nichtregierungsorganisation, ist dort verantwortlich für Infrastrukturprojekte wie Straßen in abgelegenen Gebieten. Ich hatte ihn vor einem Jahr kennengelernt und er hatte mir damals von den Auswirkungen des Straßenbaus für Mensch und Natur im Himalaya erzählt. Der Konflikt zwischen Bewahrung der Natur und Entwicklung hatte mich interessiert. Und nun hatte ich die Möglichkeit, mir die Folgen des forcierten Straßenbauprogramms der indischen Regierung in dieser ökologisch und politisch sensiblen Region des Himalaya mit Hilfe von Arvind selbst anzuschauen. Wir gehen durch Mussoorie. Jangir, der nepalesische Fahrer Arvinds, wird uns in den kommenden Tagen das Essen über offenem Feuer zubereiten. Unser Geländewagen ist vollgepackt mit Reis, Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch und Linsen. Dazu Schlafsäcke und Decken. In dieser größtenteils zum Naturpark erklärten Region gibt es weder Strom noch Hotels. Der Bundesstaat Uttarakhand liegt ganz im Norden Indiens. Er grenzt im Nordosten an das von China besetzte Tibet und im Osten an Nepal. Straßenbau zählt zu den wichtigsten politischen Projekten des hindu-fundamentalistischen indischen Premierministers Narendra Modi. In den kommenden Tagen werden wir in der Region im Nordwesten Indiens unterwegs sein, Baustellen und Dörfer besuchen und mit den dort lebenden Menschen sprechen. Ja, wir fahren jetzt gerade auf der Nationalstraße, National Route 123. Und die Straße ist an vielen Stellen abgebrochen durch Wasser und wird notdürftig repariert, aber von einer Straße kann man nicht sprechen. 2 bis 3 Monate im Jahr ist die Straße blockiert sowieso, kommt man gar nicht durch. Und im Sommer, wie jetzt, entzünden sich durch Steinschlag immer wieder Feuer. Bis April 2017 sollen fast 30.000 Kilometer Straße für 33 Milliarden Dollar bereitgestellt werden. Der unterentwickelte Zustand des nach den USA zweitgrößten Straßensystems der Welt gilt der Regierung in Neu-Delhi in der globalen ökonomischen Konkurrenz als Haupthindernis für das Wirtschaftswachstum Indiens. Arvind ist ein kleiner, rundlicher Mann mit schwarzem Vollbart. Er trägt Jeans, ein helles Hemd, beige-graue Trekkingschuhe aus Kunststoff und wirkt immer etwas nachdenklich. Wir werden unterwegs auch Van Gujars treffen. Es sind Halbnomaden, die mit ihren Büffeln im Sommer in die Berge ziehen und im Winter in der Ebene leben. Es sind wilde Büffel. Sie bestimmen, wann die Van Gujars ihre Wanderung beginnen. 20 Tage sind sie unterwegs, auf Straßen und in Flussläufen. Die Van Gujars leben davon, Büffelmilch an Pilger und Touristen zu verkaufen, die in die hinduistischen Klöster nach Kedarnath und Yamunotri pilgern. Arvind hatte für mich, schon bevor ich in Dehradun, der Hauptstadt Uttarakhands, eingetroffen war, eine Sondererlaubnis im Forest Department besorgt. Die unmittelbare Grenzregion Indiens zu China ist militärisches Sperrgebiet. Aber auch für unsere Reise in den angrenzenden Distrikt ist eine Erlaubnis des Forest Departments erforderlich, der größten Waldaufsichtsbehörde Indiens. Straßenbau ist in der indischen Öffentlichkeit ein brisantes Thema, besonders im Bundesstaat Uttarakhand. Dort riss eine Überschwemmung im Sommer 2013 tausende Menschen in den Tod und der zu früh einsetzende und sehr heftige Monsun zerstörte unzählige Straßen und Brücken. Die Bergregion im Hinterland war stark betroffen, berichtet Arvind, während wir uns durch den dichten Verkehr Mussoorie quälen. Der kleine Bergort liegt auf 2000 Meter Höhe. Er wurde von einem britischen Offizier der East India Company 1832 gegründet und von den englischen Kolonisatoren als Sommerfrische genutzt. Heute ist er bei der indischen Mittelklasse aus Delhi sehr beliebt und wird im Hochsommer regelrecht überlaufen. Der Ort platzt aus allen Nähten. Korruption hat zu chaotischen Zuständen geführt. Sie macht eine effiziente Verwaltung unmöglich. Die dramatischen Konsequenzen: Wassermangel, fehlende Müllentsorgung und Kanalisation, Bauspekulation, wildwuchernder Straßenbau. Es kommt uns eine Teermaschine entgegen. Schon einige Kilometer hinter Mussoorie treffen wir auf die erste Straßengroßbaustelle und halten an. Hunderte Menschen arbeiten hier. Also die Straße wird des Weiteren einfach verbreitert. Man hat mit großen Maschinen in manchen Teilen aus dem Berg Stein rausgeschnitten und so gefährliche Überhänge geschaffen, die nicht abgestützt werden. Oder Abfang von Steinschlag durch Netze oder durch Barrieren, all das ist nicht vorhanden. Wir wollen mit einigen Straßenarbeitern sprechen. Sie entfernen mit Schaufeln und Spitzhacken den von heruntergestürzten Felsen zerschlagenen Straßenbelag. Ich heiße Santilal, bin Vorarbeiter hier und bekomme 300 Rupien, 4 Euro pro Tag. Wir kommen alle aus Uttar Pradesh und beseitigen die Steine. Wir sind Tagelöhner und werden hier einen Monat arbeiten, dann ziehen wir weiter. Die Steine sind während der Regenzeit heruntergekommen. Es ist immer noch gefährlich, immer wieder stürzen Steine aus dem Hang herab. Uns hier ist noch nichts passiert, aber anderen Bauarbeitern aus unserer Kolonne. Wir werden erst nach dem Ende der Arbeit bezahlt. Aber manchmal dauert es lange, bis wir unser Geld erhalten. Arvind hält den Arbeitern noch einen kleinen Vortrag über die gesetzlichen Verpflichtungen der Bauunternehmen. Die Männer in kurzen Hosen, bunten Plastikhemden und Sandalen hören dem Ingenieur auf ihre Schaufeln und Hacken gestützt höflich zu. Millionen Wanderarbeiter ziehen durch Indien auf der Suche nach einem Einkommen. Die Arbeitsschutzgesetze für Wanderarbeiter sind in dem Interstate Migrant Workmen Act von 1979 festgeschrieben. Neben sicherer Arbeitskleidung, wie Schutzhelme, gehört unter anderem die gesetzliche Kranken- und Unfallversicherungspflicht, Mindestlohn, bezahlte Heimfahrten und die Unterkunft vor Ort dazu. Viele Bauunternehmer, stellen wir immer wieder fest, umgehen systematisch die Gesetze. Manchmal nicken die Arbeiter Arvind zustimmend zu. Sie kennen offenbar ihre Rechte. Aber Neu-Delhi, wo die Gesetze gemacht werden, ist weit entfernt von den Problemen, die die Straßenbauarbeiter im Tehri-Distrikt des Himalaya haben. Selbst die Hauptstadt Dehradun, nur einige Autostunden entfernt, hat wohl kaum einer von ihnen je gesehen. Gericht und Gewerkschaftsbüros sind weit weg. Jetzt fahren wir ins nächstgelegene Dorf und werden dort von dem Feuer berichten, damit vielleicht jemand kommt und das Feuer löscht. Doch nur einige hundert Meter weiter halten wir schon wieder an. Arvind macht mich auf einen LKW aufmerksam, der am Straßenrand quer zur Fahrbahn gehalten hat, mit der Ladefläche in Richtung Abgrund. Hier geht es mindestens 50 Meter den Abhang hinunter. Unten schlängelt sich der Fluss Yamuna durch das Tal. All materials to go, they come the river and the block and so many like face. Den ganzen Abraum schütten sie den Hang hinunter in den Fluss. Schau nur, selbst große Blöcke, die sie aus den Felsen geschnitten haben. Das verdreckt das Wasser, das die Menschen trinken. Und schädigt die Natur. Wenn das Schmelzwasser oder der Monsunregen kommt, reißt es das Geröll mit sich und zerstört weiter unten Häuser, die nah am Fluss gebaut wurden. Das ist illegal. Alles, um Geld zu sparen. Das ist die Korruption. Das ist extrem gefährlich. Im nächsten Ort halten wir an einem der zahlreichen Restaurants an der Straße. Viele von ihnen sehen aus, als seien sie hastig in gewagten Konstruktionen auf Betonstelzen in den Abhang zum Fluss hingebaut. Offenbar ist der indische Individualtourismus rasend schnell bis in diese abgelegene Himalaya-Region vorgedrungen. Während Arvind dem Besitzer von den Feuern berichtet, die wir unterwegs gesehen haben, läuft im Fernseher ein Werbeprogramm in Englisch für Toiletten mit Warmwasserspülung, gefolgt von einem Werbespot in Hindi für Ketchup, dann für Steppdecken, danach für Reinigungsmittel. Mir fällt mein Gespräch mit Ravi Chopra wieder ein, einem promovierten Metallurgen und Werkstofftechniker. Ich hatte den Gründer und Direktor des People Science Institute vor unserer Reise in Dehradun getroffen. In einer großräumigen Villa in einem noblen Vorort Dehraduns forschen Chopra und seine Mitarbeiter unter anderem zur Umweltqualitätsüberwachung, zum Katastrophenschutz und entwickeln Technologien, zum Beispiel für eine nachhaltige Wasserversorgung der Bewohner des Himalaya. There has been a lot of talk in the last 10 to 15 years about building safer and greener roads. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren hat es zahlreiche Diskussionen um sicheren und ökologischen Straßenbau gegeben. Ein Beispiel. Viele dieser Berge sind sehr jung. Es existieren deshalb zahlreiche Abbrüche, Spalten, Risse und Geröllzonen. weshalb die Abhänge sehr schnell instabil werden. Es wird in der Fachliteratur empfohlen, Straßen nur an Hängen zu bauen, die ein Gefälle zwischen 20% und 30% haben. 30% ist das Maximum, 20% ist sicher. Aber das Staatliche Amt für öffentliche Arbeiten und die nationale Straßenbauverwaltung bauen Straßen an Hängen, deren Gefälle bis zu 70% beträgt. Darüber gibt es dauernde Auseinandersetzungen mit führenden Politikern, Firmen und Bauunternehmern, die ständig neue Straßen fordern. Sie erzählen den Leuten, schaut, diese Kritiker, sie verhindern eure Straßen. Zum Zweiten, sagt Rafi Chopra, seien auch die Methoden des Straßenbaus sehr kritisch zu sehen. Die Textbooks sagen, dass wir eine Cut-and-Fill-Methode nutzen müssen. Also, wenn Sie einen Mountain slope und Sie es flat machen, then you use the debris to fill the road. In den Verordnungen wird vorgeschrieben, dass das aus den Hängen herausgeschnittene Steinmaterial zerkleinert und damit der Unterbau der Straße gefüllt wird. Oder dass es alternativ gesammelt, zerkleinert und dann weiterverwendet wird. Aber besonders in unserem Staat wird das nicht gemacht. Der Abraum wird einfach den Hang hinunter ins Flussbett geschüttet. Das ist illegal. Aber sogar die staatlichen Firmen machen es so. Früher wurden die Straßen auf festem Gesteinsuntergrund gebaut. Es gibt bei uns zahlreiche Straßen, die weit hinauf durch die Berge führen. Aber in den vergangenen Jahren ist es zu einer Art Mode geworden, Straßen entlang von Flüssen zu bauen, ohne die Folgen zu bedenken. Meistens besteht der Untergrund dort aus den alten Sedimenten der Flüsse. Und genau diese Sedimente können einfach durch Überflutung weggespült werden. Aber wenn man eine Straße baut, siedeln sich dort Menschen an. Irgendwann beginnt auch der Tourismus. Kein Wunder also, dass jedes Jahr Straßen weggerissen und große Siedlungen überflutet werden. All dies sind die Folgen des unsachgemäßen Straßenbaus. Die Sicherheit wird in der Planung nicht beachtet. Der fast 70-jährige Rafi Chopra, weißer langer Vollbart, dunkle Hornbrille und kurze Wollmütze, ist ein indischer Umweltaktivist der ersten Stunde. 1988 hatte er das People Science Institute in Dehradun gegründet. This area also has perennial rivers. Unsere Flüsse werden von Gletschern gespeist. Sie führen die meiste Zeit des Jahres Wasser. Man kann also Elektrizität gewinnen. Aber wenn man die Wasserkraft nutzen will, muss man Dämme bauen. Und wenn man Dämme baut, muss man das Baumaterial vor Ort schaffen. Dafür baut man Straßen. So wurden in unserem Staat sehr viele neue Straßen gebaut. Diese werden aber auch von immer mehr Menschen genutzt, die mit ihrem eigenen Auto zu den heiligen Städten und Tempeln fahren wollen. Denn einige der heiligsten Orte des Hinduismus befinden sich in unseren Bergen. Früher ist man zu Fuß gegangen oder mit dem Bus gefahren. Heute will jeder mit dem eigenen Auto fahren. Die Nachfrage nach Straßen entsteht also zusätzlich durch wachsenden Tourismus, der zu einer der wichtigsten Einnahmequellen des Staates geworden ist. Als ich ihn am Ende unseres Gespräches auf die Zusammenhänge zwischen Straßenbau und derzeitigen politischen und sozialen Entwicklungen ansprach, wirkte er nachdenklich und ein wenig frustriert. I remember about 35 years ago when I first started moving in this area. Als ich vor 35 Jahren in diese Region kam, forderten Dorfbewohner auch schon Straßen. Ich habe ihnen damals gesagt, dass man für Straßenbau einen Preis zu zahlen hat. Man muss tiefe Einschnitte ins Gebirge machen, wodurch die Hänge instabil werden. Und man muss Bäume und Wälder fällen, wodurch man den Mutterboden verliert. Sie wollten damals schon keine Autobahnen, sondern kleine, befestigte Straßen, die es ihnen erlauben würden, zum Beispiel Kranke ins Hospital zu bringen und das angebaute Getreide auf den lokalen Märkten zu verkaufen. Straßen, auf denen leichte Gefährte fahren könnten, wären für sie also ausreichend. Sie wollten also schon immer Straßen. Aber die Straßen, die sie sich vorstellten, und diejenigen, die die Regierung sich vorstellt, sind völlig verschieden. Uttarakhand ist ein junger Bundesstaat. Er ist noch nicht einmal 16 Jahre alt. Und wir werden von Politikern regiert, die keine große Erfahrung haben und die sich in der Verwaltung nicht auskennen. Unsere gesamte Bürokratie kommt aus Uttar Pradesh, einem großen Bundesstaat in der Ebene. Und diese Bürokratie samt ihren führenden Beamten hat keinerlei Bezug zu den Bergen. There isn't the kind of sensitivity of the bureaucracy towards the mountain areas. So where are we going now? We are going to Mori, Netwad, and the Netwad up to Gaichwad. Wir fahren weiter nach Mori, Naitwa, Gainchwan, im Bezirk Uttarkashi, eine ziemlich abgelegene Gegend. Hier leben viele Van Gujars. Wir sind inzwischen auf 2500 Meter Höhe angekommen. Van Gujars mit Pferden und ihren Wasserbüffeln, einer eigenen Rasse, lagern neben der Straße. Van Gujars sind muslimische Halbnomaden. Sie ernähren sich vegetarisch, wohnen im Winter in den Ebenen und ziehen im Sommer in die Berge. Sie leben vom Verkauf der Büffelmilch. Ich will wissen, wie sich ihr Leben durch den intensiven Straßenbau im Himalaya verändert hat. Wir nutzen die Straßen. Früher sind wir nur durch die Flussläufe gezogen. Allerdings ziehen wir nur nachts oder in den frühen Morgenstunden, wenn es nicht so viel Verkehr gibt. Probleme gibt es mit dem Wasser für die Tiere. Manchmal geben uns die Bewohner an der Straße kein Wasser. Dann steigen wir, wenn es möglich ist, mit den großen Büffeln wieder hinunter ins Flussbett. Aber wir nutzen inzwischen hauptsächlich die Straßen. Wir gehen am Tag 12 bis 13 Kilometer. Die Straße ist natürlich schneller und einfacher, als im Flussbett zu gehen. My name is Digvijay Singh Khati. I am the Principal Chief Conservator of Forest Wildlife and also the Chief Wildlife Warden with the State of Uttarakhand. Mein Name ist Digvijay Singh Khati. Ich bin der Direktor für Waldtierschutz und auch der Chefkoordinator für Wildtierschutz von Uttarakhand. Divaji Sinkati ist Förster. Nach seiner Ausbildung in Wildlife Management an der Universität von New England, Australien und der englischen Universität Bradford begann er für die indische Forstverwaltung zu arbeiten. Seine Spezialgebiete sind Ökotourismus und die Erhaltung der Artenvielfalt. Ich traf ihn in seinem Büro in Dehradun. Wie kommt er mit der Bergbevölkerung und den Van Gujars in den 12 Nationalparks und Wildreservaten Uttarakhands zurecht, wollte ich wissen. According to the Wildlife Protection Act in India, nach dem indischen Tierschutzgesetz ist das Siedeln in Nationalparks verboten. Das Problem in den Bergnationalparks ist die Bevölkerung, denn ein großer Teil der Bevölkerung Uttarakhands lebt dort. Die Lebensgrundlage der Menschen sind die Ressourcen des Waldes. Es ist aber verboten, den Wald zu betreten. Deshalb hindern wir sie daran. Natürlich gibt es manchmal unterschiedliche Auffassungen zwischen den Dorfbewohnern und der Forst- und Tierschutzbehörde. Aber manchmal unterstützen sie uns auch beim Wildschutz. Gegen die Wanderungen der Van Gujars sprachen sich bis in die 1990er Jahre globale Tier- und Umweltschutzorganisationen wie der WWF aus. Fördergelder für ausgewiesene Naturschutzgebiete wurden nur vergeben, wenn diese frei von einheimischer Bevölkerung waren. Um sie zu vertreiben, konstruierten die indischen Forstbehörden gegen die Van Gujars den Vorwurf, sie würden Wilderei und Holzschmuggel betreiben. Die Regierung versucht bis heute, sie zwangsweise samt ihren Büffeln in einfache mehrstöckige Betonhäuser umzusiedeln. Die Van Gujars wehrten sich, zunächst erfolgreich. Die Lebensweise der Van Gujars wurde lange akzeptiert. Aber 1978 wurde ein Gesetz verabschiedet, das ihnen verbot, mit ihren Büffeln in die Berge zu ziehen. Der Grund waren Beschwerden der ansässigen Bevölkerung. Schließlich nutzen die Van Gujars die Vorteile von zwei Ökosystemen. Nach dem Monsun leben sie in den Siwaliks, der Vorgebirgskette des Himalaya. Dann ist dort alles üppig grün und sie haben Futter für die Wasserbüffel. Ab Mitte April ziehen sie mit den Tieren in die Höhen des mittleren Himalaya. Dort sind die Wiesen nach der Schneeschmelze gerade erst grün geworden. Das ist für ihre halbnomadische Lebensweise optimal. Im Winter an einem warmen Platz zu leben und im Sommer an einem nicht so heißen Ort. Aber diese Lebensweise ist nicht mehr zeitgemäß. Außerdem protestiert die lokale Bevölkerung, weil die Büffel auf ihren Wiesen weiden. Die Regierung hat also beschlossen, die Van Gujars fest anzusiedeln. Dafür wurden schon Siedlungen errichtet. Einige leben schon dort. Am Ende müssen sich alle fest ansiedeln, denn wie gesagt, ihr Lebensstil ist nicht mehr zeitgemäß. Außerdem sind die Van Gujars ein Problem für unser gut ausgebautes Straßennetz mit Bundes- und Nationalstraßen. Früher haben die Van Gujars die alten Straßen und Waldwege genutzt, aber sie sind bequem geworden. Das bringt Gefahren für den Verkehr und für die Wangutschas selbst. Aber sie nutzen jetzt die Straßen und vermeiden steile und schwierige Wege. Das ist das Problem. Arvind ist da anderer Meinung. Es seien weder die Wangutschas noch die Bergbevölkerung, die eine Bedrohung für das Ökosystem des Himalaya darstellten. Abholzung, Fichtenmonokulturen und unsachgemäßer wildwuchernder Straßenbau seien die lokalen, Klimawandel und Luftverschmutzung die globalen Ursachen, erklärt er mir. You see the village, the Bari and Sewa. Man sieht die Dörfer Ravori und Sewa. Dort drüben ist der indische Bundesstaat Himachal Pradesh. Dorthin gibt es keine Straßen. Man muss zu Fuß gehen. Wenn die Straßen blockiert sind, benutzen die Leute hölzerne Flöße und Baumstämme auf dem Rupin. So transportieren sie Felle, Wolle oder Ziegen bis nach Netwa und Mori. Auch die Forstbehörde transportiert so die gefällten Bäume ab. Alle Dörfer drumherum haben Apfelbaumplantagen. In die andere Richtung sieht man schneebedeckte Berge. Dort befindet sich die chinesische Grenze. Sie ist nicht weit entfernt. Die Straße ist hinter Netwa oft blockiert. Die Nacht haben wir im Unterrichtsraum der Grundschule in Tati mit Schlafsack und Decke auf dem Betonboden verbracht. Es gibt in dieser als Naturschutzgebiet deklarierten Region weder Strom noch fließend Wasser. Morgens kommen die Schüler aus den umliegenden Dörfern zum Unterricht. Zuerst Morgenappell und Morgengebet, dann beginnt der Unterricht. Viele Schüler tragen Sandalen oder Gummistiefel. Ihre Kleidung besteht aus zerrissenen alten Hemden und abgenutzten Trainingshosen. Mir fällt auf, dass sie fast nie lachen. In dieser Gegend, sagt Arvind, bringen die Lehrer den Grundschülern bei, welche Pflanzen essbar sind und welche nicht. Kindersterblichkeit und Hunger gehörten hier zum Alltag. And medical care is the maximum. Herbal and local homemade, no hospital. Hospital so far. Es gibt keinerlei Gesundheitsvorsorge. Nur Kräuter und Hausmittel dienen als Medikamente. Die Kindersterblichkeit ist hoch. Viele Mütter sterben im Kindbett. In der Regenzeit gibt es hier viele Unfälle. Die gesamte Reisernte reicht den Bergbewohnern nur, um sich 4 Monate zu ernähren. Ansonsten ist man von der Außenwelt abhängig. 4 months available. The production here then depend the outside, the purchase outside. Wir sind mit dem Panjai, dem verantwortlichen Bürgermeister des Dorfes Tati, verabredet, um mit ihm über die Vor- und Nachteile des Straßenbaus zu reden. Nach einigen Minuten kommen andere Dorfbewohner dazu. Diwal suraksha diwal lagegi na ispe suraksha diwal lagegi PWD ki taki piche mein log katav na ho. Wir errichten hier eine Stützmauer zur Straße. Die ist blockiert gewesen. Es gibt viele Probleme mit den Straßen bei uns. Wegen der ständigen Erdrutsche können die wenigen Transportfahrzeuge nicht fahren. Die Region Govind wurde vom Staat zu einem Naturschutzgebiet erklärt. Und so ist Straßenbau nicht mehr erlaubt. Also reparieren wir die Straße selbst. Auch die Elektrifizierung unserer Dörfer ist verboten. Und das, obwohl die Pfosten für die Leitungen schon errichtet wurden. Die Regierung hat uns einige Solarlampen gegeben. Die funktionieren aber nicht immer. Wir leben hier seit Generationen von und mit dem Wald. Jetzt dürfen wir ihn nicht mehr betreten. Viele haben die Dörfer auf der Suche nach Arbeit verlassen. Zuletzt wurde sogar das Krankenhaus in Netwa geschlossen. Wir müssen jetzt bis Mori. Und da die Straße kaputt ist, müssen wir laufen. In dem Dorf leben 80 Familien. Jede Familie besteht aus 10 bis 12 Personen. Weitere Dorfbewohner mischen sich ein. Es gibt große Probleme mit der Gesundheitsversorgung. Wenn jemand krank wird, jemand einen Unfall hat oder eine Frau schwanger ist und es zu Komplikationen kommt, müssen wir sie zu Fuß ins Krankenhaus bringen. Das dauert einen Tag oder länger. Die meisten Menschen sterben unterwegs auf der Straße. Hilfe gibt es nicht. Wenn wir telefonieren wollen, können wir nur in den anderen Bundesstaat oder 1 bis 2 Stunden ins benachbarte Dorf laufen. Dort gibt es einen Stromgenerator, der einmal am Tag für 1 Stunde angeschaltet wird. Dann können wir die Handys aufladen. Andere Probleme sind die vielen Waldbrände und Erdrutsche rund um unsere Dörfer. Und die wilden Tiere, die nachts ins Dorf kommen und sich Ziegen und Hunde holen. Die Waldverwaltung ist gegen jede Entwicklung in unseren Dörfern. Ohne Elektrizität, Straßen und Gesundheitsversorgung aber gibt es keine Entwicklung, keine Bildung. Es gibt hier keine Arbeit. Jeder in unserer Familie muss auf den Feldern mitarbeiten, obwohl es nicht zum Überleben reicht, obwohl wir vor der Regenzeit und vor dem Winter Vorräte anlegen. Wenn unsere Kinder nach der Grundschule weiter in die Schule gehen, müssen sie nach Mori und wir müssen dort für viel Geld ein Zimmer für sie mieten. Der Bundesstaat Uttarakhand entstand 2001. Damals trennte sich die zu 80% von Wald und Bergen bedeckte Region Uttarakhand nach Massenprotesten vom Bundesstaat Uttar Pradesh. Die politischen Initiatoren erhofften sich durch die Eigenständigkeit eine den besonderen geografischen Bedingungen entsprechende wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Die Häuser haben unsere Großväter gebaut. Von der Regierung kommt selten jemand in diese Region. Früher gab es viel Schnee, aber das Klima hat sich verändert. Es ist viel heißer geworden. Es gibt Probleme, weil es weniger regnet. Wir brauchen aber Regenwasser für die Felder. Der Anbau hier wird immer schwieriger. Auch viele Wildtiere sind verschwunden. Wir fordern vom Staat eine offene Diskussion darüber, wie wir hier überleben können. Wir fordern eine Diskussion mit allen. Ein offenes Gespräch über unsere Situation. Es gibt hier im Nationalpark 42 Dörfer. Wir alle fordern, dass das veränderte Naturschutzgesetz von 2006 endlich angewendet wird. Das würde bedeuten, dass uns der Zugang zum Wald wieder erlaubt ist. Unsere Großväter haben schon den Wald gepflegt. Früher haben wir die Feuer gelöscht. Jetzt ist alles unter der Forstverwaltung und wir dürfen den Wald nicht mehr betreten. Die Möglichkeit, auf Kosten der Umwelt und der geringen Bildung der Bevölkerung schnellen Profit zu realisieren, lockte Investoren aller Art in den Himalaya. Mit dem Tourismus, Häuser und Straßenbau, mit Wildtieren und Holzhandel lässt sich hier schnell Geld verdienen. Nach der Flutkatastrophe 2013 kamen zudem internationale Hilfsorganisationen. In dem kleinen Bundesstaat mit rund 10 Millionen Einwohnern sind 32.000 NGOs registriert. Die meisten sind Familienunternehmen, die über Webseiten versuchen, an Gelder zu gelangen. Niemand kontrolliert, was mit dem Geld dann weiter geschieht. Ein Wetterumschwung zwingt uns nach 2 Übernachtungen zum schnellen Aufbruch. Der Panjai ruft Arvin später an. Tati sei aufgrund des plötzlichen Regens schon wieder blockiert. Vielleicht für Monate, sagt Arvin, denn der Sommer ist bald vorüber und die Monsunzeit beginnt. Was das bedeutet, erlebe ich während der Rückfahrt. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Loses Gestein fällt immer wieder auf die Straße und trifft das Auto. An manchen Stellen ist die Straße abgebrochen. Kaputte Autos liegen am Straßenrand. Also wir fahren hier in den Regierungsdistrikt rein von Uttarakhand in der Hauptstadt Dehradun. Und überall stehen Polizisten. Morgen kommt es zu einer Kampfabstimmung im Parlament. Militär, Polizei, alles ist voll, um zu verhindern, dass es auch zu Straßenschlachten kommt. In Dehradun werde ich unvermittelt Zeuge einer dramatischen politischen Krise. So, die andere Seite des Parlaments, schwere Bewaffnung, Spezialeinheiten mit blauer Uniform. Die Situation in der Hauptstadt ist äußerst angespannt. Modi has won a very big majority in the parliament. Premierminister Modi hat eine große Mehrheit im Unterhaus des Parlaments. Aber im Oberhaus, der Vertretung der indischen Bundesstaaten, hat er keine Mehrheit. Die regierende hindu-fundamentalistische BJP-Partei versucht deshalb in den Bundesstaaten die Macht an sich zu reißen. Dann ist alles möglich. Um die gewählte Regierung zu stürzen, überredete man 9 Abgeordnete aus der regierenden Kongresspartei, sich der BJP anzuschließen. Dieser Coup war schon im Bundesstaat Himachal Pradesh gelungen. Wäre der Misstrauensantrag auch in Uttarakhand erfolgreich, würde die BJP den Ministerpräsidenten stellen. Dies würde die Macht Modis in ganz Indien erweitern und er könnte Gesetze fast im Alleingang beschließen, sagt mir der fast 80-jährige Audesh Kaushal. So the whole 9 have been declared as... Diese 9 Abgeordneten sind zu Überläufern erklärt worden. Sie sind nicht mehr wahlberechtigt. Das Gericht bestätigte dies. Aber sie wendeten sich an den obersten indischen Gerichtshof. Er entscheidet heute Nachmittag um 4 Uhr, ob die abtrünnigen Abgeordneten bei der Vertrauensabstimmung im Parlament morgen stimmberechtigt sind oder nicht. Dies ist entscheidend. Die meisten Menschen beschäftigen sich nur während der Wahlen mit Politik. Sie sind ansonsten mit ihrem Überleben beschäftigt und halten alle Politiker für korrupt. Audesh Kaushal war außerordentlicher Professor für administratives Recht und ist politischer Aktivist. Nach jahrelangem Rechtsstreit durch zahlreiche Instanzen war es ihm endlich gelungen, Bonded Labour in Uttarakhand zu ächten. Dutzende Kalksteinminen mussten schließen. Bonded Labour. Die Besitzer der Kalksteinminen in Uttarakhand ließen die Arbeiter ohne Lohn ihre von der Familie ererbten Schulden abarbeiten. Unterkunft sowie Lebensmittel mussten sie vom Minenbesitzer beziehen. Die Schuldknechtschaft wurde über Generationen weitervererbt. Jahrelang lebte Audesh Kaushal unter Polizeischutz. Dass er nach seinem Sieg vor Gericht von der Zeitschrift The Week zur bedeutendsten Persönlichkeit des Jahres in Indien gekürt wurde, ist ihm nicht so wichtig. Wir sind überzeugt, dass Säkularismus befolgt werden muss. Dass die Demokratie befolgt werden muss. Fatalerweise sind alle Aktionen der regierenden BJP dagegen gerichtet. Aber wenn man die Macht hat in Indien, kann man sich der Bürokratie bedienen, die immer offener die Regierungspartei unterstützt. Früher sagte man, die Bürokratie sei das stählerne Rückgrat Indiens. Heute ist sie biegsam wie Plastik. Wer immer regiert, dem ist sie willfährig zu Diensten. Was immer dann gesagt wird, das tut sie. Als im Fernsehen Eilmeldungen verbreitet werden, dass der oberste indische Gerichtshof untersagt hat, dass Parlamentsabgeordnete nach einem Parteiaustritt im Parlament noch stimmberechtigt sind, der kalte Putschversuch der Hindu-Fundamentalisten in Uttarakhand also abgewehrt ist, sitze ich schon mit einem sportlich gekleideten Herrn im My Wife's Place, einem der teuersten Restaurants der Hauptstadt. Wir trinken Bier. Er sei gerade vom Golfplatz zu unserem Treffen gekommen. Unser Gespräch darf ich nicht aufnehmen. Er hatte unserer Verabredung auch nur unter der Bedingung zugestimmt, dass ich seinen Namen nicht nenne. Straßenbau ist ein Politikum in Indien. An unserer Transportinfrastruktur kranken derzeit unsere wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit und das Wirtschaftswachstum Indiens. Die Infrastruktur muss schneller ausgebaut werden, wenn wir im globalen Wettbewerb mithalten wollen. Zwar stehen bis 2017 über 110 Milliarden Euro für den Straßenbau bereit und es sollen 50.000 Kilometer Land- und Schnellstraßen neu gebaut werden, aber es gibt viel Korruption und fehlendes Know-how. Dies gilt besonders für den Straßenbau im Himalaya. Der ehemalige Colonel der indischen Armee ist erst vor einigen Tagen aus dem Urlaub in Österreich und den USA zurückgekehrt. Er ist Straßenbauingenieur und besitzt heute eines der größten Bauunternehmen Indiens. Nur Hintergrundinformationen könne er mir geben und mich am nächsten Tag zu einer seiner Straßenbaustellen mitnehmen. Zusammen mit Arvind fahren wir hinter dem SUV des Bauunternehmers aus dem Zentrum Dehraduns hinaus vorbei an den Filialen globaler Nobelmarken, vor deren hochgesicherten Eingangstüren in offenen Kanälen das Regenwasser, Müll und Unrat die Straße hinunterspült. Wir folgen dem Straßenbauunternehmer 3 Stunden lang. Die Straße führt in den Quellbereich des Ganges. Wir sind einspurig unterwegs. Unten fließt der Ganges, etwa 300 bis 500 Meter geht es steil bergab. Lkw kommen entgegen und Pilger gehen zu Fuß den Berg rauf. Wir fahren in Richtung Kedarnath. Dort, auf über 3500 Meter Höhe, befindet sich eines der bedeutendsten Heiligtümer des Hinduismus. Erst vor einigen Tagen ist die Straße nach der winterlichen Vollsperrung offiziell wieder geöffnet worden. Wie in jeder Saison werden Hunderttausende erwartet. Und immer mehr kommen, die mit dem eigenen Auto Richtung Tempel hinauffahren. Wir fahren jetzt über die Baustelle, neue Straße. Es geht also hoch nochmal von der Pilgerstraße. Das Gefälle am Rand der Straße dürfte hier bei 60-80% liegen. Dann müssen wir den Wagen stehen lassen. Der Bauunternehmer weist uns noch den Weg und fährt davon. Nach einigen Kilometern Fußmarsch treffen wir auf Bauarbeiter, darunter zwei junge Frauen. Wie Hunderttausende im indischen Straßenbau beschäftigte Tagelöhner hacken sie im Akkord Steine klein, die auf Haufen geschichtet werden, sogenannte Rodi. Später wird dieser Schotter als erste Schicht unter dem Asphalt genutzt. Die Hände der Arbeiter sind rissig. Sie tragen die hier typische Arbeitskleidung, Sandalen, Shorts und offene Hemden. Der Schweiß rinnt ihnen über die von der Höhensonne verbrannten Körper. Ich versorge mit der Arbeit meine sechs Kinder und meine Frau. Immer schicken wir unseren Verdienst nach Hause. Das Problem ist aber die unregelmäßige Bezahlung durch die Bauunternehmer. Es gibt keine Gesundheitsvorsorge und Versicherungen. Häufig passieren Unfälle, man verletzt sich oder es gibt Unwetter mit Blitzschlag. Wir machen das, weil wir wollen, dass unsere Kinder es einmal besser haben. Aber für alles müssen wir bezahlen. Staatliche Unterstützung gibt es nicht. Wieder mal stammen die Wanderarbeiter aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh. Sie schlafen alle in einem großen Zelt. Dafür müssen sie auch noch zahlen, monatlich 50 Euro. Ist das Wetter in den Bergen schlecht, bleiben sie im Zelt und erhalten keinen Lohn. Denn bezahlt werden die Arbeiter im Akkord. Pro Steinhaufen, den sie aufgeschichtet haben, erhalten sie 1 Euro. 6 bis 7 schaffe man an einem Tag, erzählen sie uns. Aber auf mehr als 15 Arbeitstage können sie im Monat kaum kommen. Wegen des Wetters, fügt Arvind hinzu. Tausende Frauen arbeiten als Tagelöhnerinnen im indischen Straßenbau. Sie erhalten nur die Hälfte des Männerlohns. Wir haben keine andere Wahl. Die Landwirtschaft bietet keine dauerhafte Beschäftigung in den Bergen. Aber wenn die Straße fertig ist, können die Autos endlich in unsere Dörfer kommen. 70-80% aller Frauen arbeiten hier im Straßenbau. Unsere Männer sind irgendwo in der Ebene auf der Suche nach Arbeit. Sie sind gar nicht hier. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen das Geld, um zu überleben und um unseren Kindern die Schulbildung zu bezahlen. Erste Gewitterwolken verdunkeln den Himmel. Wir brechen auf, hoffen, dass das Wetter hält, bis wir wieder in Dehradun sind. Die Straßenbauarbeiter klopfen weiter unbeirrt Schotter. Jede Stunde zählt, nur so können sie überleben. Wege in die Zivilisation, unterwegs mit Straßenbauingenieuren im Himalaya. Ein Feature von Christoph Burgmer. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Es sprachen der Autor, Frauke Pohlmann, Daniel Berger, Hüseyin Michael Cirpici, Daniel Wiemer und Simone Pfennig. Ton und Technik Michael Morawitz und Jens Müller. Regie Thomas Wolferts, Redaktion Karin Beindorf.